Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Hello, I'm Jill from London, and I'm sending my best greetings to all the listeners of this wonderful radio show, Niemand's Land Contrabanda in Barcelona. So wake up to the radio. You are what you listen to, so get it on and keep on dancing. Es ist der 28. November, Donnerstagabend. Ich befinde mich hier an der Rambla. Es ist 8:30 am Abend und wir sehen eine Gruppe von Demonstrantinnen und Demonstranten, die rufen zum Israel-Boykott auf vor der Supermarktkette Carrefour. Sie tragen Palästinenserfahnen, sind teilweise vermummt, die jungen Leute, teilweise vermummt und sind sehr lautstark. Ich nehme an, die machen das jeden Abend, weil egal, wann man abends hier vorbeikommt, man sieht diese jungen Leute protestieren. Free, free Palestine. Befreit Palästina. Und das ist Barcelona. Wir sind hier in der großen Stadt. Israel mordet. Carrefour übernimmt die Schirmherrschaft. Boykott Israel, Boykott Israel. Jo. Hand. Nur so. falte mir daraus ein schönes Glück. Das wird so groß, dass es mich zu berühren droht. Ich schneide deinen Namen in ein Herz, nur so. Schönes Lied von der Gruppe Element of Crime von ihrem 1998er Album Die schönen Rosen. An diesem 28. Oktober Mittag im Zentrum von Barcelona eine Demo von sehr, sehr jungen Leuten, Schülerinnen und Schülern, gegen das Bullying. Das ist ein paar Minuten nach 1 Uhr und auf den Plakaten steht: Stop Bullying, no violencia escolar, keine Gewalt an der Schule oder an den Schulen, Stop Bullying, sehr große Probleme. Perdón, ¿es tan serio este problema de bullying en las escuelas? Sí. ¿Sí? ¿Y algún comentario más? Gracias. Die jungen Mädchen meinten, ja, ein großes Problem. Hola, ¿es tan serio el bullying en las escuelas? Sí. ¿Algún comentario más? No, que paren. Tu historia no será olvidada. Es hat wohl eine Tote gegeben. Ich frage jetzt mal. Hola, una pregunta. ¿Había un caso concreto de bullying? ¿Qué? ¿Está este la mani? Sí. ¿Había un caso concreto de bullying últimamente? Sí. ¿Han matado a alguien? ¿No? Sí, no. ¿Se ha suicidado? Sí. ¿Aquí en un instituto? No, en Valencia. En Sevilla. Ah, en Valencia. Sevilla. Vale, ¿cuántos años tenía esta niña? 14. Oh, vale, lo siento mucho. Sois muchas, ¿eh? Y sí. Éxito y claro. Adelante. Claro. Chao. Hay que gracias, manifestar por los derechos. Es Radio Contrabanda FM, una radio libre en Barcelona. ¿Pero eres italiano? No, yo soy alemán. Contrabanda FM, ¿vale? Sí. .org, ahí nos veis si vas luego con tu... Vale, ¿vale? Muchas gracias. ¿Ok? Adiós, venga, padre. ¿Y de qué escuela sois? ¿De qué colegio? No. Instituto Teresa Pàmies. Vale. Vall d'Hebron. Mucho éxito y stop bullying, ¿no? Sí, sí. Stop bullying. Venga. Chao, gracias. Ja, diese jungen Mädchen sind von einem Gymnasium und sie haben gesagt, dass das Problem sehr ernst ist. Ein 14-jähriges Mädchen hat sich unlängst das Leben genommen aufgrund von dem, was man heute Bullying nennt. Früher nannte man das Hänseln oder auch Belästigung oder Dauerbelästigung. Und das Problem scheint sehr ernst zu sein. Und die jungen Leute hier, die waren nicht älter als 15, die jungen Mädchen, die haben das sehr ernst genommen. Manche haben auch, wie ich merke, ja, eine sehr gesunde Abneigung dagegen, von einem älteren fremden Mann auf der Straße ein Mikro vor die Nase gehalten zu bekommen. Okay, 3 Polizeieinsatzwagen, die Mannschaftswagen, wo 14, 18 Leute reinpassen, die fahren ganz langsam im Schritttempo hinterher. Die Demo ungefähr 500, 600 Leute und an einem strahlenden, sonnigen Mittag hier im Zentrum von Barcelona, auf der Via Laietana. Die Demo geht natürlich zum Rathaus, zur Plaza Sant Jaume. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Jo! Die Sonne geht auf, strahlt dir ins Gesicht und du atmest. Mein Gott, du atmest. Ich steck noch Leben in dir. Ich geb dich nicht auf, lass dich nicht im Stich, wenn du hörst, weil du nichts mehr erwartest. hast noch alles verdient. Denn sag mir nur, was ich tun kann. Jetzt kommt es auf dich, ich lass dich nicht allein. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denn es hilft nichts, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Bleibt ein Geschenk, ich bin dankbar. Das Leben ist kostbar. Jeder Tag zählt. Was auch geschah, du warst für mich da, es ist furchtbar. Doch nichts ist undenkbar. Nichts ist zu spät. Dann sag mir nur, was ich tun kann. Jetzt kommt es auf dich, ich lass dich nicht allein. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denn es hilft nichts, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Denn es hilft, dass du weißt, ich glaub an dich. Es ist so nichts verloren. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denn es hilft nichts, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Vielleicht hilft es, wenn du weißt, ich glaub an dich. Denn es hilft nichts, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Denn ich will, dass du weißt, ich glaub an dich. Das ist ein Sound. Was? Estás escuchando Radio Contrabanda 91.4 en Barcelona. La radio es libertad. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 303. No pasarán. Pasaremos. Repression und kulturelle Renaissance in Katalonien nach dem Sieg des Frankismus. Kurze Vorgeschichte. Vom ersten Kriegstag an übernahm die Generalitat Befugnisse, die über das Autonomiestatut von 1932 hinausgingen. Companche war überzeugt, dass der Krieg Bedingungen geschaffen hatte, die faktisch eine Föderalisierung Spaniens zur Folge hatten. Die Generalitat musste eine Kriegsverwaltung aufbauen, eine Rüstungsindustrie improvisieren und die durch den revolutionären Prozess ausgelösten sozialen Veränderungen kanalisieren, die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Auch in Anbetracht des Zusammenbruchs der zentralen Staatsgewalt sah sich die katalanische Regierung genötigt, vielerlei staatliche Funktionen zu übernehmen. Formal mag es sich um eine Usurpation staatlicher Funktionen gehandelt haben, eigentlich ersetzte die Generalitat aber nur den faktisch inexistenten Staat. Im Dezember 1936 erlebte die Regierung Tarradellas ihre erste Krise, als der kommunistische PSUC den Regierungsausschluss der PUM durchsetzte, dem er antisowjetische Verleumdungen und Trotzkismus vorwarf. Damit war die Regierung der antifaschistischen Einheit gescheitert. Die nächste Krise ereignete sich im März 1937, als die Gewerkschaften nicht der Regierungsanordnung folgten, alle Waffen in der Etappe abzuliefern und die Kontrollpatrouillen aufzulösen. Und in Zusammenhang mit den blutigen Mai-Ereignissen übernahm der Zentralstaat wieder die Kompetenz für öffentliche Ordnung. Einerseits konnte im Laufe der ersten Kriegsmonate die Generalitat somit wieder viele Aufgaben übernehmen, die in den ersten Kriegstagen revolutionäre Gremien an sich gerissen hatten. Andererseits wurde sie zusehends vom Zentralstaat verdrängt, der seine Machtbefugnisse zulasten der Generalitat stets weiter ausdehnen konnte, vor allem seit im Oktober 1937 die Regierung der Republik ihren Sitz in Barcelona genommen hatte. Repression und kulturelle Renaissance in Katalonien. Sofort nach der Besetzung Kataloniens durch die frankistischen Truppen begann eine umfassende Säuberung. Die Universität Barcelona verlor die Hälfte ihrer Professorenschaft. 25.000 Angestellte des öffentlichen Dienstes wurden entlassen. Katalanistische Lehrer wurden in andere Teile Spaniens versetzt. Bis 1953 ließen Kriegsgerichte 3.800 Personen hinrichten, vor allem Mitglieder von CNT, ERC, UDR. In allen gesellschaftlichen Bereichen setzt eine umfassende Entkatalanisierung ein. Der faschistische Dichter Ernesto Jiménez Caballero bezeichnete den Sieg Francos 1939 als Grab des Katalanismus. Mit ihm betrachteten viele Militärs das Ende des Krieges als definitiven Sieg über den 100-jährigen katalanischen Separatismus. Die katalanische Bevölkerung reagierte auf diese systematische Diskriminierung und auf die Negierung ihrer kulturellen Eigenart, indem sie sich, wo immer möglich, dem frankistischen Regime verweigerte. So lag etwa die Enthaltung der katalanischen Bevölkerung beim Referendum von 1947 bei 13,7%, während ganz Spanien nur auf 11,4% kam. Im gleichen Jahr wurde eine Feier zu Ehren der Jungfrau von Montserrat mit 100.000 Teilnehmern zu einer deutlichen katalanistischen und antifrankistischen Massendemonstration. Katalanismus und Katholizismus fanden hier zu einer Allianz, die in der weiteren Geschichte des Antifrankismus noch eine große Rolle spielen sollte. Einige Jahre später kam es in Barcelona zu einem spektakulären Straßenbahnboykott, der sich gegen eine Gebührenanhebung für öffentliche Verkehrsmittel richtete und die Behörden zur Rücknahme der Fahrpreiserhöhung zwang. Dem Boykott folgte im März ein Generalstreik, der die enorme Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der politischen, vor allem aber auch mit der sozialökonomischen Situation zum Ausdruck brachte. Von besonderer Bedeutung für die kulturell-ethnische Selbstbehauptung wurde der Rückzug in die Zivilgesellschaft, das heißt in jene vielfältigen Clubs und Vereine, Gesellschaften und Verbände, die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts überall in Katalonien herausgebildet hatten und in Form von Privatinitiativen häufig Gemeinschaftsaufgaben übernahmen, die der Staat nicht erledigte. Diese zivilgesellschaftlichen Organisationen waren scheinbar unpolitisch, ihre Aktivitäten und ihre Dynamik waren aber der Ausdruck eines lebendig gebliebenen und konsequent gepflegten Bewusstseins regionaler Eigenart. Viele dieser Organisationen entwickelten sich zu Durchgangsstationen und politischen Sozialisationsinstanzen oppositioneller Nationalisten. Daher kam der Kirche als Rückzugraum und relativ staatsferne Sphäre eine ganz entscheidende Rolle zu. Viele Sitzungen oppositioneller Kräfte fanden in Klöstern statt. Wie schon zu Zeiten der Restauration blieb auch im Frankismus eine deutliche Distanz zwischen dem Regime und den katalanischen Verantwortungsträgern bestehen. Der Anteil der Katalanen an den Eliten des Regimes war ausgesprochen gering. Von 32 Ministern zwischen 1938 und 1960 stammten 32% aus Madrid und nur 2% aus Barcelona. Bei den Staatsanwälten waren es 23% Madrid bzw. 5% Barcelona, bei den Abteilungsleitern der Ministerien 29% bzw. 4%. Ähnliche Zahlen liegen auch für die übrigen Funktionseliten des Regimes vor. Die Situation besserte sich nach 1945, als sich Franco genötigt sah, den Alliierten zumindest symbolisch entgegenzukommen. Zum Weltkriegsende ließ die Zensur erstmals wieder Theateraufführungen auf Katalanisch zu. 1946 erhielt ein erster katalanischer Verlag wieder Drucklizenz. Die veröffentlichten Titel waren vorerst im Wesentlichen Neuauflagen klassischer katalanischer Literatur. Seit den 1950er Jahren stieg die Verlagsproduktion steil an. 1950 gab es 50 katalanische Titel, 1954 und 96. Bis 1960 verdoppelte sich die Zahl nahezu auf 183. Besonders rapide war der Anstieg in den 1960er Jahren. 1966 erschienen 548 Publikationen auf Katalanisch. 1970 wurden bereits 4500 Titel angeboten. Betrachtet man den Aufschwung des Katalanismus seit den 1950er Jahren, so fällt eine erstaunliche Parallele zum ersten Aufblühen des nationalistischen Bewusstseins Ende des 19. Jahrhunderts auf. Eine Reihe struktureller Rahmenbedingungen, vor allem im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, war durchaus vergleichbar. In beiden Fällen handelte es sich um eine Phase beschleunigter Industrialisierung, wobei während des Frankismus der tertiäre Sektor noch schneller wuchs als der sekundäre. In beiden Fällen stieg der allgemeine Wohlstand deutlich an. Hinsichtlich vieler Modernisierungsindikatoren, Ausstattung der Haushalte mit langlebigen Gebrauchsgütern, BIP pro Kopf der Bevölkerung, Alphabetisierung, nahm die Region Spitzenpositionen ein. Soziale Mobilität und Verstädterung führten zur Säkularisierung der Gesellschaft. Die ökonomischen Wachstumspole zogen einen breiten Strom von Zuwanderern aus dem Süden an. Der gravierendste Unterschied zwischen den beiden Phasen bestand in der anfänglich systematischen und brutalen Repressionspolitik des Frankismus, der die katalanische Ethnie zu eliminieren versuchte und Spanien endgültig als zentralistischen Einheitsstaat etablieren wollte. Die Unterdrückungsmaßnahmen hatten unmittelbar nach dem Bürgerkrieg eingesetzt. Es kam zu massenhaften Exekutionen, Tausende angeblicher Gegner wurden inhaftiert, Hunderttausende mussten ins Exil fliehen. Die öffentliche Verwaltung wurde gesäubert und durch linientreue Funktionäre aus anderen Landesteilen ersetzt. Alte Zeugnisse der Regionalkultur wurden beseitigt oder zerstört. Druckerzeugnisse durften nur noch in spanischer Sprache nach entsprechender Zensur erscheinen. Straßen- und Geschäftsnamen mussten ins Kastilische übersetzt werden. Bei Behörden und im öffentlichen Verkehr wurde die Verwendung des Katalanischen untersagt. Zuwiderhandlungen sollten hoch bestraft werden. Nicht einmal in der Schulpause sollten Kinder sich auf Katalanisch unterhalten. Sie durften sich ausschließlich christlich, hablat cristiano, das heißt kastilisch, in der Sprache des Reiches, la lengua del imperio, unterhalten. Die schlimmsten Auswüchse dieser kulturellen Repression konnten nach 1945 überwunden werden. Allmählich durfte klassische katalanische Literatur wieder aufgelegt werden. Das Katalanische konnte als Wissenschaftssprache verwendet werden. Zumeist blieben diese Äußerungen des kulturellen Katalanismus jedoch auf einige Intellektuelle und eine schmale Schicht von Gebildeten beschränkt. Dass viele Initiativen im Laufe der Jahre allerdings den engsten Kreis einer geistigen Elite durchbrechen konnten, beweisen etliche Beispiele. Seit 1959, von der Abtei Montserrat herausgegeben, die erste anspruchsvolle katalanische Kulturzeitschrift, Serra d'Or, die von 12.000 Personen abonniert wurde. Wenige Jahre später setzte ein kulturelles Phänomen ungeahnter Reichweite ein, die Cantautores, Autorensänger. Mit der ersten Gruppe, El Sette Jutges, begann die Nova Canzón, eine Mischung aus populärem Lied und Protestsong, zugleich Ausdruck des regionalistischen und antifrankistischen Denkens und Fühlens in Katalonien. Der Valencianer Raimon und die Mallorquinerin Maria del Mar Bonet wurden zu Ikonen der musikalischen Bewegung und trugen zur Bewusstwerdung eines Zusammenhangs zwischen allen katalanischsprachigen Ländern bei, Països Catalans. 1961 wurde an der Universität Barcelona erstmals ein Lehrstuhl für katalanische Sprache und Literatur eingerichtet. Allmählich trauten sich die Katalanisten wieder aus ihrer Reserve heraus. 1963 äußerte sich der Abt von Montserrat, Aureli Ascaré, einer französischen Zeitung gegenüber kritisch über den Frankismus. 1965 wurde Ascaré des Landes verwiesen. 1969 wurde in Zusammenhang mit dem neuen Bildungsgesetz eine massive Kampagne, die Català a l'escola, katalanisch in der Schule forderte, lanciert. Da staatlicherseits die katalanische Kultur keinerlei Förderung erfuhr, sprangen private Institutionen ein, deren bedeutendste der 1961 von Industriellen und Intellektuellen gegründete Förderverein Òmnium Cultural war, der 1963 seine legalen Aktivitäten unterbrechen musste und erst 1967 definitiv legalisiert wurde. 1961 besuchten bereits 10.000 Studierende die von Òmnium Cultural organisierten Katalanischkurse, 1974 waren es schon 20.000. Neben dieser Organisation gab es eine ganze Reihe weiterer, deren Ziel die Propagierung der katalanischen Sprache und Kultur war. 1974 strahlte Radio Barcelona zum ersten Mal regulär ein katalanisches Programm aus. Bald kam es auch zu anderen, eher symbolischen Verbesserungen der kulturellen Lage in Katalonien. Anlässlich der Jahrestage der katalanischen Niederlage gegen die Bourbonen am 11. September 1714 wurden Demonstrationen zugelassen. Schrittweise erfolgte die Rückkehr zu katalanischen Bezeichnungen öffentlicher Einrichtungen. Katalanische Rekruten brauchten ihren Wehrdienst nicht mehr außerhalb Kataloniens anzutreten. In den Kirchen des Principat wurde, schon lange vor der Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils, immer wieder halblegal auf Katalanisch gepredigt. Am erfolgreichsten war diese Rekatalanisierungstendenz bei der Besetzung von Bischofssitzen. Unter der Parole »Volem bisbes catalans«, »Wir wollen katalanische Bischöfe«, konnte eine breite Front machtvoll demonstrierender Nationalisten Ende der 1960er Jahre durchsetzen, dass wieder Katalanen die 8 Bischofssitze des Principat einnahmen. Kein Zweifel, das Katalanische hatte sich im Frankismus trotz aller Unterdrückungsversuche durchgesetzt. Ganz offensichtlich hatte der Diktator die Vitalität der katalanischen Kulturbewegung unterschätzt. Ging er anfangs noch von dem Glauben aus, sie gewaltsam unterwerfen und den zentralistischen Strukturen einverleiben zu können, so musste er noch zu Lebzeiten 1974 die Wiederzulassung des Katalanischen als Amtssprache hinnehmen. Franco konnte dem Prozess der allmählichen Verselbstständigung keinen Einhalt gebieten. Im Gegenteil, er beschleunigte ihn. Die Repression des Katalanismus bewirkte außerdem, dass er sich als Bewusstsein einer gemeinsamen nationalen Identität der gesamten Region weit über die Klassengrenzen des Bürgertums hinaus ausbreiten konnte und später in der einen oder anderen Form nahezu jedes Parteiprogramm der Demokratie prägte. Hinzu kam, dass im Laufe der Jahre Vertreter katalanischer Interessen in Madrid bewirkten, dass die Benachteiligung der nordöstlichen Region insgesamt weniger harte Formen annahm als die der Baskenprovinzen. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 303. Eine Niemandsland-Produktion, 2025. Literaturhinweis: Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Eine kleine Geschichte Kataloniens von Walter Bernecker, Thorsten Eser und Peter A. Kraus. Erschienen im Surkamp Verlag Frankfurt, 2016. No pasarán. ¡Pasaremos! Mama schwindelt, tut sie bloß auf ihren Mund. Tante Ottilie und die Familie und sogar der kleine Hund. Und besieht man's aus der Nähe, jedes Band und jede Hehe, jeder Kuss in dem Betriebe und sogar die große Liebe. heutige Zeit, ja sogar die Ehrlichkeit. Alles Schwindel, alles Schwindel, überall wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heut ein Gesindel, jedes Girl und jeder Boy, es wird einem schlecht dabei. Toi, toi. Kaufmann schwindelt, Käufer schwindelt mit dem höflichsten Gesicht. Man schwebt in Ängsten, nichts währt am längsten, also warum soll man nicht? Jede freundliche Verbeugung, jede feste Überzeugung, Preisabbau, solide Preise. Ob zu Hause auf der Reise, jeder Ausblick, wo es sei, selbst für den der Schwindel frei. Alles Schwindel, alles Schwindel, überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heut ein Gesindel, jedes Geld und jeder Boy. Schlecht dabei. Es wird ein Schwindel, ich von dem Schwindel. Alles, alles, alles Schwindel. Unberufen, toi, toi, toi. Bürger schwindelt, Staatsmann schwindelt. Schwindel, was die Zeitung schreibt. Moral und Sitte, rechts, links und Mitte, ehrlich ist, was übrig bleibt. Alles sucht sich zu betrügen, na, sonst müsste ich wirklich lügen. Eins, das kann ich glatt beteuern, könnt den Schwindelmann besteuern. Hätt der Staat nicht Sorgen mehr, denn dann wär Millionär. Alles Schwindel, überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heut ein Gesindel, jedes Girl und jeder Boy, es wird ein schlecht dabei. Es wird ein Schwindel, ich und ein Schwindel, alles, alles, alles Schwindel, unberufen, toi, toi, toi. Auch in dieser Sendung haben wir wieder das Vergnügen, eine Prise Lyrik von Claudia Kallas hören zu dürfen. Yo! Eine Prise Lyrik im November 2025. Inge Müller, Wasser. Am 13. März 2025 wäre Inge Müller 100 geworden. Aber wer erinnert sich noch an ihre Stücke und Gedichte? Ihre 2002 posthum gesammelt erschienenen Werke sind nur noch antiquarisch zu erhalten. Doch es gab einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und eine Sendung im Deutschlandfunk. Inge Müller war eine aus der Generation der Frauen, die mit nationalsozialistischer Propaganda und Krieg aufgewachsen waren und danach ihr Leben selbst bestimmen wollten. Sie setzte auf die Erneuerungskraft der jungen DDR. Doch die Schrecken des Krieges wirkten nach. Mit knapp 20 wird sie im April 1945 bei der letzten Schlacht um Berlin von Hitler zur Flakbatterie abkommandiert. Beim Wasserholen bricht eines der zerbombten Gebäude über ihr zusammen. 3 Tage und 3 Nächte ist sie verschüttet. Als man sie herauszieht, steht Berlin vor der Kapitulation. Das Trauma der Kriegsszenen und die Todesangst verschließt Inge in sich. Sie heiratet, bekommt einen Sohn, schreibt Kinderreime und Kinderrätsel, bis sie 1953 den Dramaturgen Heiner Müller kennenlernt. Beide bilden eine Lebens- und Schreibgemeinschaft. Gemeinsam verfassen sie Reportagen und Stücke über die Arbeiterklasse, darunter die Lohndrücker oder die Korrektur. Doch Heiner Müller firmiert als Autor unter Mitarbeit von Inge Müller. 1958 erhalten Inge und Heiner Müller den Auftrag, einen Text zum Dokumentarfilm anlässlich der Einweihung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald zu schreiben. Sie sehen mehr, als im offiziellen Film zu erfahren ist. Inge Müller beginnt Gedichte zu schreiben. Manchmal intim, manchmal surreal, albtraumartig. Da gibt es keinen sicheren Boden unter den Füßen, noch eine feste dichterische Form. Erinnerungsfetzen reißen an den Fersen. Oft fliegen sie auseinander oder schrumpfen auf wenige Zeilen. Der Krieg kommt zurück und wird als neue Gefahr präsent. Die sozialistische Kulturrevolution findet nicht statt. Heiner Müller erhält nach dem Stück »Die Umsiedlerin«, eine kritische Sicht auf die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR, Arbeitsverbot. Nur mit Hilfe von Freunden hält das Paar sich über Wasser. Inge Müller erlebt sich erneut verschüttet. Nach zahlreichen Suizidversuchen gelingt es ihr am 1. Juni 1966, sich mit Gas zu töten. Ihre Gedichte erscheinen nicht vor 1985. Angesichts der jetzigen Kriege, des Aufrüstungseifers und der Naturverwüstung lesen sie sich wie Mahnungen. Inge Müller, Wasser. Wasser trink ich. Der Geschmack des Bleirohrs erinnert mich. Wir haben die Meere auf Flaschen gezogen, in die Wüsten gegossen, verbrannt, Meer mit dem Meer gesprengt. Und die Luft wurde tödlich. Wir passen uns vielleicht dem Tod an, um zu überleben. Mein Glas trinke ich leer, ohne Vorsicht. Ja, vielen Dank, Claudia Gallas, für diesen Beitrag. Eine Prise Lyrik. Und nun der kleine improvisierte Wetterbericht. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster. Hier im Zentrum von Barcelona. Sonniges Wetter, aber sehr kalt bis kühle Luft. 8 Grad sind die Temperaturen. Aus der Sendereihe Fremde Podcasts im Niemandsland heute zwei kürzere Gastbeiträge aus Le Monde Diplomatique, November 2025. Gestern in Le Monde Diplomatique, heute in den Nachrichten. Mamdanis Sieg. Am 4. November gewann der Demokrat Soran Mamdani die Bürgermeisterwahl in New York City. Am 1. Januar wird er sein Amt antreten. Bereits vor der Wahl musste der erklärte demokratische Sozialist zahlreiche Anfeindungen über sich ergehen lassen. Präsident Trump drohte, er werde der Stadt Bundesmittel streichen, falls Mamdani die Wahl gewinnen sollte. In der LMD-Oktober-Ausgabe erklärte Alexander Zevin das Erfolgsrezept des neuen linken Hoffnungsträgers. Mamdani trat glaubwürdig für eine Mietpreisbremse, kostenlose Busse und Kinderbetreuung ein. Er mobilisierte 75.000 WahlkämpferInnen und warb zahllose Kleinspenden ein. So konnte er sich am Ende nicht nur gegen die Republikaner durchsetzen, sondern auch gegen Teile des demokratischen Establishments. IS in Syrien. Die syrische Interimsregierung unter Präsident Ahmed al-Sharaa hat Anfang November im ganzen Land Operationen gegen Zellen der Terrororganisation Islamischer Staat IS durchgeführt. Das sagte ein Sprecher des syrischen Innenministeriums am 8. November. Dutzende IS-Mitglieder seien verhaftet worden. Erst kurz zuvor hatten die USA al-Sharaa von der Sanktionsliste gestrichen und sein Treffen mit Präsident Trump in Washington am 10. November ermöglicht. Im August 2024, also noch vor dem Sturz des Assad-Regimes, berichtete die LMD-Autorin Christine Hellberg in ihrem Text »Wie sicher ist Syrien?« über den schwierigen Umgang mit dem Erbe des einstigen Kalifats in Syrien und darüber, wie sich die Menschen gegen den IS zur Wehr setzen. PR-Coup für einen Diktator. Am 1. November wurde nach jahrzehntelanger Planung mit einem Festakt das Grand Egyptian Museum in Kairo eröffnet, das wegen seiner spektakulären Exponate wie der Goldmaske von Tutanchamun weltweit Aufsehen erregt. Unter den internationalen Gästen war auch Bundespräsident Steinmeier, der ein Land vertritt, das sich seit Jahren weigert, einen der wichtigsten altägyptischen Kunstschätze zurückzugeben, die Nofretete-Büste. Ob Machthaber al-Sisi mit den Deutschen über deren Restitution gesprochen hat, ist nicht bekannt. Wichtiger ist ihm ohnehin das internationale Prestige, das ihm das neue Museum verschafft. Wie das al-Sisi-Regime seit Jahren das antike Erbe Ägyptens für politische Zwecke instrumentalisiert, schilderte im April 2020 in Le Monde Diplomatique Lea Polverini in »Pharaonische Obsession«. I'm Und der zweite Beitrag aus Le Monde Diplomatique in der Rubrik Fremde Podcasts im Niemandsland über die imperialistischen Aggressionen und die Nobelpreisbelohnungen für die USA. Nobelpreis verdächtig. Edito von Benoît Bréville. Präsident Theodore Roosevelt, der mit dem großen Knüppel, sah Lateinamerika als Hinterhof der USA, wo Washington intervenieren durfte, sobald es seine Interessen bedroht sah. 1903 unterstützte Roosevelt separatistische Gruppen in der kolumbianischen Provinz Panama, um die Kontrolle der USA über den geplanten Kanal zu sichern. 3 Jahre danach bekam er für seine Vermittlung im russisch-japanischen Krieg den Friedensnobelpreis. General George Marshall hatte als US-Generalstabschef die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki mit zu verantworten. Im Kalten Krieg organisierte er als Trumans Außenminister eine der ersten Einmischungsaktionen in Italien. Um den Einfluss der kommunistischen PCI einzudämmen, finanzierte das State Department die konservative Democracia Cristiana. Einen Monat vor den Wahlen, vor April 1948, warnte er öffentlich, ein Sieg der PCI bedeute den Ausschluss Italiens aus dem Wiederaufbauprogramm für Europa. Für diesen Marshall-Plan bekam er 1953 den Friedensnobelpreis verliehen. Auch Henry Kissinger war ein Fan der Destabilisierung. Als Salvador Allende 1970 in Chile bei den Präsidentschaftswahlen vorne lag, wollte der Sicherheitsberater Präsident Nixons nicht tatenlos zuschauen, wenn ein Land kommunistisch wird, weil das eigene Volk unverantwortlich handelt. Allende wurde dennoch gewählt und Kissinger gab grünes Licht für den Militärputsch vom 11. September 1973. 5 Wochen später wurde dem Gönner der blutigen Pinochet-Diktatur der Friedensnobelpreis zuerkannt für den Waffenstillstand mit dem von den USA zerbombten Vietnam. Als Barack Obama 2009 den Preis zugesprochen bekam, hatte er, noch kein Jahr im Amt, bereits einen Staatsstreich gegen den honduranischen Präsidenten Zelaya unterstützt. Danach ließ er Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien bombardieren und in Jemen oder Pakistan systematische außergerichtliche Hinrichtungen durchführen, also Menschen auf bloßen Verdacht hin umbringen. Bei diesen Vorläufern war Trumps Hoffnung, 2025 den Preis zu erhalten, durchaus berechtigt. Auch er schickte Truppen in die Karibik, auch er betrieb Erpressung mit der Drohung, Argentinien finanziell zu strangulieren, falls sein Freund Milei die Wahl verlieren sollte. Auch er ordnet gezielte Tötungen an und lässt in internationalen Gewässern venezolanische Drogenhändler umbringen, ohne irgendwelche Beweise vorzulegen. Auch er plant einen Staatsstreich gegen die aufmüpfige Regierung Maduro in Venezuela. Es reichte trotzdem nicht. Das Komitee in Oslo kürte die Venezolanerin Maria Corina Machado, die seit 20 Jahren eine ausländische Intervention gegen ihr eigenes Land fordert und die eine Woche nach ihrer Nominierung Benjamin Netanyahu zu seinem entschlossenen Handeln im Gazakrieg gratulierte. Derweil verarbeitet Trump seinen Frust, indem er einen neuen Feldzug plant, diesmal gegen Kolumbien. Für den Nobelpreis 2026 könnte es noch reichen. Seit Jahrzehnten übergeht das Nobelkomitee Dissidenten wie Julian Assange oder Edward Snowden, die für eine andere Art Frieden wirken. Die scheiden aus, weil sie vor der falschen Haustür kehren, nämlich unsere eigenen. Yeah. Friedensplan vor allem um eines. Putin National Guard. Hier ist wieder Niemandsland, die Katastrophen und vermischten Meldungen für die Wochen vom 1. bis zum 14. Dezember 2025. Beginnen wir mit einer Meldung zum Thema Palästina-Kongress 2024. Da heißt es, die Intervention war illegal. Berlin, ein Gericht erklärt Auflösung und Verbot von Palästina-Kongress 2024 für rechtswidrig. Verantwortlicher des Einsatzes als einziger Zeuge befragt. Es ist ein juristischer Schlag gegen die pro-israelische Repression des Berliner Senats, das sagt die Junge Welt am heutigen 28. November in der Ausgabe im Internet. Die Auflösung eines Palästina-Kongresses am 12. April 2024 durch die Staatsgewalt war rechtswidrig. Das hat die erste Kammer des Berliner Verwaltungsgerichts am Mittwoch nach Redaktionsschluss dieser Zeitung geurteilt. Auch das weitere Verbot der ursprünglich für 3 Tage angesetzten Veranstaltung sei unverhältnismäßig gewesen, heißt es in der Urteilsbegründung. Die Vorsitzende Richterin kritisierte, dass sich die Polizei nicht ernsthaft mit Alternativen zu Verbot und Auflösung befasst habe, obwohl sich mildere Mittel aufgedrängt hätten. Die vorab von den Behörden durchgeführte Gefahrenprognose, die von einer der Polizei handhabenden Situation ausgegangen war, war demnach gerechtfertigt. Es sei zu keinen Verletzungen der Auflagen gekommen. Das Land Berlin muss die Gerichtskosten tragen. Das Urteil bestätigt nur, was selbstverständlich sein sollte, erklärt Wieland Hoban, der ist Vorsitzender der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost e.V. am Donnerstag gegenüber Junge Welt. Dass man einen solchen Kongress abhalten darf, auch wenn die dort vertretenen Meinungen dem Staat nicht genehm sind. Der Staat habe somit selbst bestätigt, dass er die eigenen Grundsätze der Demokratie missachtet, was im Palästina-Kontext regelmäßig geschieht, sagt Hoban weiter. Der Palästina-Kongress mit namhaften internationalen Gästen sollte über 3 Tage laufen und der Informationsvermittlung über die genozidalen Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen und der Vernetzung innerhalb der Palästina-solidarischen Bewegung dienen. Neben der jüdischen Stimme haben auch die weiteren Organisationen und geplanten Redner zumeist einen marxistischen, linken und oder feministischen Hintergrund. Darunter Abgeordnete sozialistischer europäischer Parteien, renommierte Wissenschaftler, Journalisten und Aktivisten sowie die jemenitische Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman. Laut der damaligen Innenministerin Nancy Faeser von der SPD traf sich in Berlin-Tempelhof indes die islamistische Szene. Nach der Auftaktrede der palästinensischen Journalistin Heb Jamal wurde eine aufgezeichnete Videobotschaft des palästinensischen Wissenschaftlers Salman Abu Sitta abgespielt. Kurz nach Beginn stürmte die Polizei die Bühne, beendete das Video, drang in den Betriebsraum ein, stellte den Strom im gesamten Gebäude ab und löste den Kongress schließlich auf. Der für diesen Einsatz verantwortliche Direktor bei der Polizei Berlin, Stefan Katte, war als einziger Zeuge in der Verhandlung geladen. Als ihn das Anwaltsduo der Klägerseite befragte, widersprach Katte sich mehrfach oder behauptete schlicht Unwahres. Man habe nicht vollständig ausschließen können, dass es beim Kongress zu strafbaren Handlungen kommen könnte, sagt er zunächst über seine Einschätzung vor der Veranstaltung, um dann später zu sagen, er war der Auffassung, im Grunde war diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Die Frage, ob sich zwischen Gefahrenprognose seitens der Behörden und seiner Entscheidung zur Auflösung etwas verändert habe, wich er aus. Das Abspielen von Abu Sittats Botschaft sei jedenfalls nicht der entscheidende Grund gewesen. Vielmehr habe er Straftaten in der Zukunft befürchtet. Die Töne kommen einem bekannt vor, aus den 70er und 80er Jahren schon. Zur Beschreibung palästinasolidarischer Personen nutzte er mindestens 11-mal das Wort Emotionalisierung, um dann in seinen Ausführungen selbst etwas zu entgleisen. In der Kongressauflösung sah er auch eine präventive Wirkung und beschwor dafür mehrfach und emotionalisiert das Schreckgespenst von 5000 Demonstranten auf der Straße Berlins, die das Existenzrecht Israels leugnen. Das sei nämlich eine Straftat, behauptete er fälschlicherweise. Denn das Existenzrecht des Staates Israel in Abrede zu stellen, verwirklicht für sich genommen keinen Straftatbestand, hatte vergangene Woche das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden. Katte behauptete auch, dass Medienvertreter, die nicht genehm waren, vom Kongress ausgeschlossen werden sollten. Die Polizei habe das unterbunden. Dass es, wie bei solchen Veranstaltungen üblich, eine auf der Website angekündigte Akkreditierungspflicht gab, scheint Katte zu ignorieren. Der Polizeidirektor behauptete, es hätten sich beim Kongress zwischen 5 und 10 Polizeibeamte im Saal aufgehalten, während auf Fotos und Videos mehrere Dutzend Uniformierte zu sehen sind. In der gleichen Ausgabe schreibt Herr Reinhard Lauterbach zum Thema Ostfront folgenden Kommentar. Die Querschießer. Ukraine-Verhandlungen. Man muss US-Präsident Donald Trump keine große Friedensliebe unterstellen, aber den Krieg in der Ukraine hat er erkennbar satt. Als Investor kennt er den Begriff der Stop-Loss-Strategie. Ein verlustbringendes Engagement abstoßen, wenn es keine Chance auf den Turnaround gibt. Das scheint in Trumps Umgebung in puncto Ukraine die Mehrheitsmeinung zu sein. Laut US-Medien hat sein Außenminister Marco Rubio der ukrainischen Delegation in Genf aufs Butterbrot geschmiert, dass Kiew den Donbass sowieso verlieren werde. Besser, es trete die weitgehend zerstörte Industrieregion freiwillig ab und könne dafür vielleicht noch irgendetwas herausholen und außerdem das Leben tausender ukrainischer Soldaten schonen. Trump bestätigte das am Dienstag nochmals. Ja, er habe es eilig mit einem Friedensabschluss, damit von der Ukraine überhaupt noch etwas übrig bleibe. Das deckt sich in bemerkenswerter Weise mit einer Aussage von Wladimir Putin Anfang dieser Woche. Russland sei gern zu Gesprächen über eine Regulierung des ukrainischen Konflikts bereit, soweit seine Grundinteressen berücksichtigt würden. Aber die militärischen Perspektiven der Spezialoperation, wie die Russen das nennen, seien derzeit auch nicht schlecht. Ein Verlierer, so fährt Herr Lauterbach fort, der ganzen Aufregung steht jedenfalls schon fest. Die Europäische Koalition der Willigen bzw. Möchtegerns, wie er spöttisch bemerkt. Der britische Premier Keir Starmer hat zugegeben, dass der europäische 24-Punkte-Plan Altpapier sei. Es gehe nur noch um Trumps auf 19 Punkte reduzierten zweiten Plan. Dass dieser eingedampft worden ist, muss an sich noch nichts Schlimmes bedeuten. Warum sollte Kiew ein Mitspracherecht etwa über die Verwendung des eingefrorenen russischen Vermögens oder die Ausgestaltung der künftigen US-russischen Beziehungen bekommen? An dieser Stelle kommen die Querschießer ins Spiel. Volodymyr Zelensky erklärt, er sei mit allen Punkten des Trumpschen Plans einverstanden, außer dreien: der zahlenmäßigen Begrenzung der ukrainischen Armee, der NATO-Mitgliedschaft und der Gebietsfragen. Das heißt, mit allem Wichtigen. Er will erkennbar provozieren, dass Russland den Gesamtplan ablehnt und dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass der Krieg weitergeht. Und plötzlich taucht ein von Bloomberg zitierter Mitschnitt eines vertraulichen Gesprächs von Mitte Oktober auf, in dem US-Unterhändler Steve Witkoff Putin-Berater Yuri Ushakov die Zusammenarbeit am Waffenstillstandsplan angeboten habe. Witkoff rät der russischen Seite zudem, Trump ein bisschen zu schmeicheln, um das Verhandlungsklima zu verbessern. Das würde ich jedenfalls so machen, Ushakov bestätigte indirekt die Tatsache und den Inhalt der Gespräche. Warum jetzt die Veröffentlichung? Um zu schaden. Ob der Mitschnitt vom britischen Geheimdienst kommt, wie der russische Auslandsdienst SVR vermutete, passen würde es. Das Königreich ist seit Boris Johnsons Kiew-Besuch im März 2022 Drahtzieher der Kriegspartei. Bleiben wir beim Thema Ostfront und den dort verteidigten westlichen Werten, was schon immer ein Gerücht war und nun immer wieder mit Fakten bestätigt wurde, hat nun ernsthafte juristische Folgen. Antikorruptionsbehörde durchsucht Wohnung von Zelenskys Stabschef Jermak. Die Regierung des ukrainischen Präsidenten steht seit Wochen wegen Korruptionsskandalen unter Druck. Nun trifft eine Durchsuchung der Behörden seinen Stabschef. Der Spiegel schreibt hierzu, Ermittler der ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben die Wohnung von Andriy Jermak durchsucht, dem Stabschef von Präsident Volodymyr Zelensky. Die Ermittlungsmaßnahmen sind genehmigt und werden im Rahmen der laufenden Untersuchungen vorgenommen, teilt die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung der Ukraine auf Telegram mit. Weitere Einzelheiten folgen. Jermak bestätigte die Durchsuchung der Antikorruptionsbehörde NABU und SAPO mit einem Post im Online-Dienst Telegram. Es gibt keinerlei Behinderungen für die Ermittler. Ihnen wurde voller Zugang zur Wohnung gewährt. Vor Ort und sind meine Anwälte, die mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Von meiner Seite gibt es volle Unterstützung, fügte er hinzu. Ja, die werden da auch nicht viel finden. Das Geld ist nämlich schon längst auf irgendwelche Auslandskonten transferiert. Jermak gilt nicht nur als rechte Hand Zelenskys, er ist einer der einflussreichsten Männer in dem Land. Er ist auch die zentrale Figur bei den laufenden Verhandlungen mit den USA um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, sagt der Spiegel weiter. Jermak führt das ukrainische Verhandlungsteam bei den Friedensgesprächen. Seine Ernennung als Delegationsleiter vorige Woche hatte Erstaunen bei politischen Beobachtern in Kiew ausgelöst, weil er wie Zelensky im Zuge des Korruptionsskandals in Erklärungsnot geraten war. Zelensky und seine Regierung stehen seit Wochen wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. In dem Skandal ist zuletzt auch Ex-Verteidigungsminister Rustem Umerov von Korruptionsfahndern vorgeladen worden. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates gelte als Zeuge, meldete das Online-Portal Ukrainska Pravda unter Berufung auf den Pressedienst der Behörde. Auch der 43-Jährige ist einer von Kiews Hauptunterhändlern bei den Gesprächen mit Russland und den USA. Vor mehr als zwei Wochen hatten ukrainische Korruptionsermittler Erkenntnisse über Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe im Energiesektor öffentlich gemacht. Energieministerin Svitlana Hrynchuk und ihr inzwischen als Justizminister tätiger Vorgänger Herman Haluchenko wurden daraufhin entlassen. Es gab mehrere Festnahmen. Der Hauptverdächtige und Vertraute von Präsident Zelensky, Timur Mindic, floh aus dem Land. In der Verdachtsermittlung der Nationalen Antikorruptionsbehörde NABU gegen Mindic hieß es, dieser habe unter anderem sehr freundschaftliche Beziehungen zum Präsidenten der Ukraine ausgenutzt, um sich zu bereichern. Die Ermittler hatten in dem Zusammenhang auch Korruption im Verteidigungssektor und Kontakte zwischen Mindic und Umerov beim Kauf von Schutzwesten für die Armee erwähnt. Umerov selbst hatte wiederum jede Verwicklung in die Schmiergeldaffäre vehement bestritten. Den Posten des Verteidigungsministers bekleidete er von September 2023 bis Juli 2025. Attention! Habla Contrabanda FM. Una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Zum Thema Wahlfälschung in Deutschland. Da schreibt die Taz: Ausschuss lehnt Neuauszählung der Bundestagswahl ab. Im Bundestag wird der BSW-Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl wohl abgelehnt. Wagenknecht will die Angelegenheit jetzt vor Gericht klären. Eine Nachricht von der AfP und Taz. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags will Medienberichten zufolge die Einsprüche des Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, zur Bundestagswahl zurückweisen. Dies gehe aus einer Beschlussvorlage für das Gremium hervor, berichteten die Portale Table Briefings und Politico am Donnerstagabend. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht erneuerte vor dem Hintergrund der Berichte ihre Ankündigung vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Ablehnung einer durch ihre Partei geforderten Neuauszählung zu klagen. Das BSW war bei der Bundestagswahl Ende Februar mit 4,981% der Zweitstimmen knapp an der 5%-Hürde gescheitert und ist damit nicht mehr im Parlament vertreten. Es fehlten der Partei dabei lediglich 9.529 Stimmen. Das BSW hatte bundesweit Auszählungsfehler geltend gemacht. Die Einsprüche sind unbegründet, zitierte Politico aus der Beschlussvorlage. Es könne kein mandatsrelevanter Verstoß gegen Wahlrechtsvorschriften und damit gegen Wahlfehler festgestellt werden. In ihren Stellungnahmen hätten Bundeswahlleiterinnen und Landeswahlleitungen erklärt, Hinweise auf systematische Fehler zu Lasten einer bestimmten Partei liegen nicht vor, berichtete Table Briefings. Durch bisherige Nachzählungen habe sich das BSW lediglich in geringem Umfang verbessert. Demnach sollen die Einsprüche des BSW zurückgewiesen werden. Der Wahlprüfungsausschuss wolle demnach bei einer Sitzung am 4. Dezember eine Empfehlung beschließen, über den der Bundestag abschließend entscheidet. Aus Kreisen des Ausschusses hieße es, es sei besonders gründlich gearbeitet worden, weil das Gremium fest davon ausgehe, dass das BSW gegen diesen Beschluss Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen werde. Zum Thema Kriegsverbrechen der israelischen Armee veröffentlicht die Taz am 27.11. ein Interview mit Frau Giselle Yetti, die ist Analystin und Expertin für Völkerrechtsverstöße. Im Israel-Libanon-Krieg gab es viele mögliche Völkerrechtsverstöße, das sagt Analystin Giselle Yetti. Wie können sie vor internationale Gerichte kommen? Frau Yetti, was ist Ihr Ergebnis zu den Berichten über die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht der israelischen Armee? Sie sagt, dass es starke Beweise für Kriegsverbrechen und systematische Verstöße gegen das Völkerrecht gibt. Um welche möglichen Verstöße geht es, fragt die Taz. Yetti, unwirksame Warnungen zum Schutz von Zivilistinnen. Die Verletzung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und dass nicht zwischen Zivilisten und Zivilistinnen und Kombattanten unterschieden wird. Und unterschieden wurde. Gezielte Angriffe auf medizinisches Personal und Journalisten. Journalistinnen beispielsweise der Fall des Reuters-Journalisten Issam Abdallah. Angriffe auf Friedenssoldaten. Die UN-Mission UNIFIL hat mehr als 30 israelische Angriffe auf ihre Stellungen und Personal gezählt. Und das ist ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht und die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Der Einsatz von weißem Phosphor im Südlibanon, dokumentiert von Human Rights Watch und Amnesty International. Außerdem verursachen israelische Kampfflugzeuge Überschallknalle, um die Bevölkerung zu terrorisieren. Was ist humanitäres Völkerrecht? Frau Yetti, ein Regelwerk, auch als Kriegsrecht bezeichnet, das Grenzen und rechtliche Pflichten für die Kriegsführung festlegt. Es schützt diejenigen, die nicht oder nicht mehr direkt an Kämpfen beteiligt sind, wie Zivilisten, Zivilistinnen und Gefangene. Der Ursprung sind die Genfer Konventionen, die Zusatzprotokolle und das Völkergewohnheitsrecht. Das erste Zusatzprotokoll regelt internationale bewaffnete Konflikte, das zweite nicht internationale. Israel hat einige dieser Verträge nicht ratifiziert. Entsteht dadurch ein rechtliches Vakuum? Frau Yeti, nein. Das internationale Gewohnheitsrecht gilt weiter. Das beruht auf früheren Rechtsprechungen. Es ist wie ein Konsens oder ein gemeinsames Verständnis darüber, was im Krieg erlaubt ist. Taz, Israel argumentiert, die Hisbollah nutze Zivilisten, Zivilistinnen als menschliche Schutzschilde. Zivile Opfer seien als Kollateralschäden gerechtfertigt. Yeti, ja, nach internationalem Recht sind menschliche Schutzschilde streng verboten. Die Hisbollah trägt die rechtliche Verantwortung, wenn sie militärische Einrichtungen in der Nähe von zivilen Personen positioniert. Sie verstößt damit gegen das Verbot, Zivilisten zu gefährden, um militärische Ziele zu schützen. Doch selbst wenn das so wäre, entbindet das die israelische Militär Befehlshaber nicht von ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen. Das war ein Auszug mit einem Interview, das die Taz am gestrigen Donnerstag mit der Forschungsanalytikerin bei BADIL, the Alternative Policy Institute, einem Think Tank in Beirut, Frau Giselle Yeti, geführt hat. Giselle Yeti hat einen Hintergrund in Politikwissenschaft und ist spezialisiert auf humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte und Konfliktlösung. Und noch eine letzte Meldung. In den heutigen Katastrophen ist ein Bericht aus Washington. Wer den Film Civil War gesehen hat, bekommt es hier mit der Realität zu tun. USA, willkommene Tat für Trump. Das Wort Terrorakt geistert derzeit durch die US-Medien, schreibt Herr Lars Peek auf der Homepage der Jungen Welt. Am Mittwochnachmittag soll ein afghanischer Staatsbürger in Washington D.C. zwei Soldaten der Nationalgarde aus West Virginia nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt angeschossen haben. Beide wurden laut FBI-Direktor Kash Patel und Bürgermeisterin Muriel Bowser in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Inzwischen weiß man, eine Soldatin ist gestorben. Die Soldaten gehörten zu der Einsatzgruppe, die Präsident Donald Trump im August im Rahmen einer Notverordnung in die Hauptstadt entsandt hatte. Dafür hatte er die örtliche Polizei unter Bundesaufsicht gestellt und Nationalgardisten aus 8 Bundesstaaten sowie dem District of Columbia nach Washington verlegt. Obwohl die Genehmigung einen Monat später auslief, blieben die Truppen in der Stadt. Aktuell sind rund 2200 Soldaten stationiert. Vergangene Woche ordnete eine Bundesrichterin das Ende des Einsatzes an, setzte die Entscheidung jedoch 21 Tage lang aus, um der Regierung Zeit für Abzug und Berufung zu geben. Nach dem Angriff wurden 500 weitere Nationalgardisten nach Washington entsandt. Der festgenommene Verdächtige, dessen Motive noch unklar sind, wurde bei dem Angriff ebenfalls angeschossen, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt, berichtet AP. Der 29-Jährige war 2021 im Rahmen der Operation Allies Welcome in die USA eingereist, einem Umsiedlungsprogramm der Biden-Regierung nach dem Afghanistan-Abzug. Insgesamt wurden darüber rund 76.000 Menschen in die Vereinigten Staaten gebracht, darunter viele frühere sogenannte Ortskräfte. Der Sender NBC News berichtete unter Berufung auf einen Verwandten, der Mann habe 10 Jahre lang in der afghanischen Armee an der Seite von US-Spezialeinheiten gedient. Am Mittwochabend kündigte Trump an, alle Afghanen, die unter seinem Vorgänger ins Land eingereist sind, erneut überprüfen lassen zu wollen. Sein Vize J.D. Vance erklärte, wir müssen unsere Bemühungen verdoppeln, Menschen abzuschieben, die kein Recht haben, in unserem Land zu sein. Der mutmaßliche Täter hatte im Dezember 2024 Asyl beantragt, das ihm am 23. April dieses Jahres bewilligt wurde. Und ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Und meine Väter sind schwarz, meine Brüder sind gelb, meine Mütter sind rot und meine Schwestern sind hell. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich lebe von Luft und ich lebe von Liebe. lebe von Brot. Und ich hab zwei Augen und ich kann alles sehen. Und ich habe zwei Ohren und ich kann alles verstehen. Und ich bin über 10.000 Jahre alt. Er lebt von unserer Arbeit und er lebt von unserer Kraft. Und er hat zwei Augen und er will nichts sehen. Und er hat zwei Ohren und er will nichts verstehen. Ich weiß, wir werden siegen. Und ich weiß, wir werden leben. Und ich weiß, wir werden es lieben. Und der Planet Erde wird uns allen gehören. Und jeder wird haben, was er braucht. Yeah. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit ist heil. Die Macht der Geheimdienste, Agenten, Spione und Spitzel. Das Orakel von Delphi. Warum misstrauen die deutschen Spionagediensten? Sind britische Agenten besonders cool? Und weshalb wurde die CIA so berühmt? Der Historiker Sönke Neitzel erklärt, wie unterschiedlich Gesellschaften mit dem Geheimen umgehen. Sönke Neitzel, der ist Jahrgang 1968, ist Professor für Militärgeschichte an der Universität Potsdam und leitete ein Forschungsprojekt zu Geheimdienstkulturen. Es existiert ein Interview, das der Spiegel mit Professor Neitzel führte. Die erste Frage, Herr Professor Neitzel, es gibt in Deutschland bisher kaum Forschungen zur Geschichte der Geheimdienste. Woran liegt das? Neitzel: Die Intelligence Studies, die Geheimdienstforschung, kommt aus Großbritannien. Die Geheimdienste dort hatten schon früh zivile Direktoren. Die Gesellschaft hielt das Thema für relevant und so kam es auch in die Universitäten. Auch die Militärgeschichte insgesamt, deren Unterthema die Geheimdienstgeschichte ist, hat in Großbritannien eine größere Selbstverständlichkeit als in Deutschland. In Filmen, Romanen und Sachbüchern sind Spione hierzulande ebenfalls enorm populär. Warum nicht in der Forschung? Antwort Neitzel: BND und Bundeswehr haben historisch bedingt in der Gesellschaft einen schweren Stand. Das überträgt sich auf die Geschichtswissenschaft. Wenn ein deutscher Historiker sich mit der hiesigen Geheimdienstgeschichte befasst, dann ist sehr wahrscheinlich, dass er mit moralischem Impetus zu dem Schluss kommt, es war alles noch viel schlimmer als gedacht. Auch deshalb entstehen die großen Forschungsarbeiten zur Geheimdienstgeschichte eher in England. Frage: In der frühen Neuzeit hingen Spionage und Diplomatie eng zusammen. Später wurden geheimdienstliche Aufgaben immer mehr eine Domäne des Militärs. Wo verorten Sie die Geheimdienste heute? Antwort Neitzel: Die heutigen Geheimdienste, auch der BND, ruhen auf beiden Säulen, der diplomatischen und der militärischen. Ein Drittel der BND-Mitarbeiter sind Soldaten. Noch in der Nachkriegszeit ging es bei der Auslandsaufklärung vor allem um Fragen von Rüstung und Truppenbewegungen. Inzwischen aber steht die politische Informationsbeschaffung im Vordergrund und damit bekommen die Dienste wieder eine große Nähe zur Diplomatie. Viele BND-Mitarbeiter sagen, die beste Zeit hätten sie unter den Außenministern Joschka Fischer und Frank-Walter Steinmeier gehabt, weil die ihre Expertise sehr stark nachgefragt hätten. Einst waren deutsche Meisterspione im Ausland sehr gefragt. Sie spionierten für Zar Peter den Großen, für Napoleon und wie Richard Sorge für die Sowjetunion. Gibt es hierzulande sowas wie ein besonderes Talent für das Geheime? Antwort: Das glaube ich nicht. Die Deutschen gelten eher als tollpatschig. Die hiesigen Geheimdienste sind nie sonderlich systematisch vorgegangen. Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg unter Einsatz von viel Geld und Arbeitskraft die deutsche Chiffriertechnik der Enigma-Maschine geknackt. Sie haben dafür auch zivile Forscher von den Universitäten engagiert und sie haben das Wissen der Kriegsgefangenen durch Abhören und Auswerten systematisch erschlossen. So etwas haben die Deutschen nur in Ansätzen betrieben. Denen war solch ein langfristiges Arbeiten auf ein Ziel meist zu aufwendig. Wie sind solche unterschiedlichen Kulturen innerhalb der Geheimdienste entstanden? Antwort Neitzel: Die Geheimdienstkultur wird durch die Leute beeinflusst, die die Dienste leiten. Durch ihr Budget und natürlich durch die Arbeit, die sie machen. Das ist ein Zusammenspiel zwischen Politik, Gesellschaft und den Geheimdiensten. Die Unterschiede im kulturellen Fußabdruck der Dienste sind bereits im Ersten Weltkrieg sichtbar. Schon 1922 brachte der britische Geheimdienst ein Handbuch für den internen Gebrauch heraus, in dem er die Geheimdienstarbeit genau beschrieb. In Deutschland hingegen wurde nie in dieser Weise über die Arbeit der Dienste reflektiert. Gab es Unterschiede in den Geheimdienstkulturen im geteilten Deutschland? Sicher, allein durch die Systemkonkurrenz. Die DDR-Staatssicherheit, die Stasi, kam zwar preußisch daher, war aber ein sowjetisch geprägter Dienst. Der BND hingegen war von den Amerikanern gegründet worden und dementsprechend auch amerikanisch imprägniert. Aber von seiner Herkunft her war er sehr deutsch. Unter dem ersten Chef Reinhard Gehlen gab es eine Tradition des Militärischen, die sehr der preußischen Tradition entsprach. Der DDR-Auslandsgeheimdienst, die Hauptverwaltung Aufklärung, warb in der BRD zahlreiche Informanten an. Warum war die Bundesrepublik umgekehrt weit weniger erfolgreich? Antwort Neitzel: Die DDR hatte eine klare Struktur ohne konkurrierende Dienste. Die Stasi, zu der auch die Hauptverwaltung Aufklärung gehörte, war so mächtig, dass die Militäraufklärung der Nationalen Volksarmee daneben nur eine vergleichsweise bescheidene Rolle spielte. Und die DDR verstand es, neben politischen Motiven auch menschliche Schwächen wie die Liebe und den Hang zum Geld für sich zu nutzen. Die Bundesrepublik war als freie, liberale Gesellschaft vergleichsweise anfällig für das Ausspionieren. So stand das Einfallstor weit offen. Wie gut wusste die Stasi über die Sicherheitslage der BRD Bescheid? Antwort Neitzel: Nach den Akten der Stasi und des militärischen Nachrichtendienstes der NVA war der Osten bestens informiert über Struktur und Stärke der Bundeswehr. Dazu trug zudem die Nachlässigkeit der Bundesdeutschen bei. Die hielten etwa bei Manövern wenig Funkdisziplin. Spionageabwehr stand nicht im Fokus. Sie lief in der Bundeswehr eher unter Sonstiges, wie Tierbetreuung oder Beseitigung von Manöverschäden. Der militärische Abschirmdienst war ein relativ kleiner Geheimdienst, der dazu noch Rechts- und Linksextremisten in der Bundeswehr beobachten musste. Welche Rolle spielten die Geheimdienste im Kalten Krieg? Antwort Neitzel: Sie wirkten systemstabilisierend, denn wenn ich dem anderen in die Karten gucke, kann ich nicht mehr überrascht werden. Ich kenne die Berichte des BND über den Ostblock. Weltanschauliche Verzerrungen sind da nicht zu erkennen. Das sind sachliche Dokumente, realistische Bestandaufnahmen. Der Dienst verfiel, Weder 1968 beim sowjetischen Einmarsch in der Tschechoslowakei noch bei der Intervention 1979 in Afghanistan in Panik. Er hat realistisch analysiert, dass dies keinen weiteren Vormarsch in andere Länder bedeutet. Das hat geholfen, Überreaktionen zu vermeiden und Sicherheit zu schaffen. Die Amerikaner haben ihren Auslandsgeheimdienst relativ spät gegründet. Trug der Kalte Krieg zu seinem raschen Aufstieg bei? Antwort Neitzel: Die USA waren bereits im Zweiten Weltkrieg nachrichtendienstlich sehr gut aufgestellt. Danach wurde ungeheuer viel Geld in diesen Bereich gepumpt. Wir denken bei amerikanischen Geheimdiensten meist an die CIA. Es gibt aber etliche konkurrierende US-Geheimdienste, darunter technische wie die National Security Agency, NSA, und militärische wie die Defense Intelligence Agency, DIA. Nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg gab es bei der 1947 gegründeten CIA ein überbordendes Selbstbewusstsein. Der Dienst konnte gewissermaßen vor lauter Kraft nicht laufen. In der ersten Phase des Kalten Krieges setzten die Amerikaner mit Hilfe ihres Geheimdienstes in verschiedenen Ländern auf den Sturz unliebsamer Regime von Iran bis Vietnam. Damit gerieten sie Mitte der 70er Jahre in die Kritik. Es gab damals eine Untersuchung des Senats über die Arbeit der CIA. Aber trotzdem hat die CIA bis heute ganz andere Möglichkeiten als der BND. Spielt Geld für die CIA eine größere Rolle als bei anderen Geheimdiensten? Antwort: Das Selbstbewusstsein und das öffentliche Image der CIA ist ein ganz anderes als das des BND. Ein BND-Mitarbeiter muss sich in Langley vorkommen wie der mittellose Verwandte auf Besuch. Die CIA steht als ganz wesentlicher Akteur in der US-Sicherheitspolitik etwa auf einer Stufe mit den Streitkräften. Die USA können in internationalen Konflikten die Armee einsetzen, aber auch die CIA. Das ist ein unvergleichlich größeres Potenzial als das des Bundesnachrichtendienstes. Der BND ist eine nachgeordnete Behörde. Die CIA ergriff im Kalten Krieg anfangs vielfältige aktive Maßnahmen. Bis 1971 finanzierte sie die Radiosender Radio Liberty und Radio Free Europe, gerichtet gegen die Sowjetunion. Zuvor hatten sie in West-Berlin den Kongress für kulturelle Freiheit organisiert, mit linken, aber antikommunistischen Intellektuellen. War diese Arbeit effektiver als das Anwerben von Agenten im Osten? Antwort: Die Wirkung dieser kulturellen Angebote ist schwer zu messen. Der Zusammenbruch des Ostblocks lag sicher nicht darin begründet, sondern in den inneren Konflikten dieser Gesellschaften. War der amerikanische Geheimdienst während des Kalten Krieges in seiner Überschätzung des Feindes dem Gegner in Moskau womöglich mental näher, als man in den USA wahrhaben wollte? Antwort Neitzel: Das ist ein klassisches Problem der Geheimdienste bis heute. Um den Gegner und seine geplanten Aktionen zu verstehen, muss man die andere Kultur verstehen. Und das ist selten wirklich gelungen. Der Kommunismus wurde in den USA stattdessen lange als eine Art Teufel gesehen, der es auf Amerika abgesehen hatte. Auch im Machtbereich der Sowjetunion herrschte ein überzeichnetes Bild vom aggressiven Imperialismus. Die Geheimdienste im Kalten Krieg in West wie Ost sind meist daran gescheitert, über das Panzerzählen hinaus die wirklichen Intentionen der Gegenseite zu erfassen. Was Leonid Brezhnev oder Ronald Reagan wollte, war für die andere Seite ein Buch mit 7 Siegeln. Der spätere BND-Chef Gehlen hatte in den 50er Jahren die Sekretärin des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl von einem Agenten als Informantin anwerben lassen. Kann so etwas helfen, die Pläne der anderen Seite zu erfahren? Weiß Ihre Sekretärin, was in ihrem Kopf vorgeht und was Sie so alles planen? Noch schwerwiegender aber war, die großen militärstrategischen Entscheidungen des Ostblocks wurden in Moskau getroffen. Und im sowjetischen Politbüro hatte weder CIA noch BND je einen Agenten. Die schwer zu beantwortende Frage war ja letztlich immer: Plante die Sowjetunion einen Überfall auf westliche Länder? Die Frage war dann etwa beim sowjetischen Einmarsch in Afghanistan: Schafft es der BND, genug Indizien zusammenzutragen, um Motivationen und Potenziale zu ermitteln? Der BND war immerhin in der Lage, in die richtige Richtung zu mutmaßen. Oft genug aber lagen die Geheimdienste in ihren Einschätzungen auch mächtig daneben. Antwort Neitzel: Der britische Geheimdienst irrte im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gewaltig. Die politische Führung Großbritanniens nahm jahrelang an, wenn wir die deutschen Städte bombardieren und die Wohnungen der Arbeiter niederbrennen, zetteln die eine Revolution gegen Hitler an. Die britischen Geheimdienste haben diese falsche Annahme mit ihren Empfehlungen immer wieder genährt. Das ging bis September 1944, als die Geheimdienstler vorsichtig Zweifel äußerten. Die große Gefahr ist immer, dass die Nachrichtendienste der Politik nach dem Mund reden. Ein Geheimdienst muss aber auch etwas anderes sagen dürfen als das, was etwa die Kanzlerin hören will. Das klingt so, als sei geheimdienstliche Arbeit nicht per se nützlich. Antwort Neitzel: Ich halte etwa den deutschen Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg für nicht sehr erfolgreich. Was Reinhard Gehlen als Chef der Abteilung Fremde Heere Ost gemacht hat, war im Grunde das Orakel von Delphi. Er hat nicht eine Offensive der Roten Armee richtig vorausgesagt. Lag das mit daran, dass Gehlen sich nicht hineinversetzen konnte in die Mentalität Russlands und der von der kommunistischen Partei formierten Generalität? Ich denke, das war ein strukturelles Problem. Die Deutschen verfügten über sehr viele Beuteakten der Roten Armee und auch über viele Kollaborateure, aber sie haben das Wissen nicht wirklich erschlossen und durchdrungen. Bei Fremde Heere Ost gab es intelligente Leute, aber auch viele, die kein Russisch konnten. Gehlen war als Generalstabsoffizier mit der Analyse intellektuell überfordert. Und die Sowjetunion war sehr robust in der Gegenaufklärung. Die haben eher mal zu viele vermeintliche als zu wenig wirkliche Spione erschossen. Hitler ließ den Chef seines Militärgeheimdienstes, Wilhelm Canaris, im April 1945 hinrichten. Stalin hatte zuvor schon zwei Geheimdienstchefs und Hunderte von Auslandsaufklärern exekutieren lassen. Misstrauen Diktatoren ihren Geheimdiensten? Antwort Neitzel: Bei Hitler war dieses Misstrauen nicht ganz grundlos. Canaris hatte sich offenkundig mehr mit dem Widerstand als mit der Abwehr beschäftigt. Geheimdienste haben besonders gute Voraussetzungen zu putschen, weil sie verdeckt arbeiten, ins Ausland reisen und Zugang zu Sprengstoff haben. Kann eigentlich ein einzelner Spion wirklich kriegsentscheidend sein? Von Richard Sorge wird das für den Zweiten Weltkrieg behauptet. Antwort Neitzel: Für alle modernen Kriege nach der Französischen Revolution gilt, ein einzelner Spion kann den Ausgang eines solchen Konflikts nicht entscheiden. Die Kriege sind seither viel zu komplex. Es gibt nicht mehr die eine Schlacht, die alles entscheidet. Der einsame Spion, der im Stil von James Bond alles selbst regelt, ist also nichts als eine Fiktion? Menschliche Quellen haben eine Rolle gespielt, auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber es kommt auch darauf an, wie ernst die politische Führung deren Erkenntnisse nimmt. Stalin etwa wollte Sorges Informationen über den drohenden deutschen Angriff bis zuletzt nicht wahrhaben. Somit konnte er hier auch keinen Einfluss nehmen. Ein anderes Beispiel dafür, wie Informationen der Geheimdienste in der Politik missachtet werden, ist der Krieg der USA gegen den Irak 2003. Die politische Führung behauptete entgegen den Erkenntnissen der Geheimdienste, das Regime von Saddam Hussein habe Massenvernichtungsmittel. Experten wurden mundtot gemacht. Die Frage ist immer, wie wird Wissen organisiert und verteilt? Kein Geheimdienst kann besser sein als die politische Führung, der er dient? Das stimmt. Es hängt sehr viel davon ab, wie groß das Vertrauen der politischen Verantwortlichen in die Dienste ist. Hitler hatte eine sehr geringe Affinität zu den Geheimdiensten, Churchill eine sehr große. Wo arbeitet die Politik aktuell am engsten mit den Diensten zusammen? Das ist schwer zu beurteilen. Sicher sind die Amerikaner dabei führend, wenn auch nicht Donald Trump als Person selbst. Und vor allem die Israelis, bei denen der Auslandsgeheimdienst eine sehr große Rolle spielt. Auch in der chinesischen Politik spielen die Dienste eine wichtige Rolle und ganz sicher in Russland. Das Land wird bekanntlich von einem früheren Geheimdienstchef geführt, Putin. Die deutsche Politik hat wie die deutsche Gesellschaft insgesamt nicht sehr viel Vertrauen in die Geheimdienste. Legendär ist der israelische Geheimdienst Mossad. Was macht dessen Stärke aus? Aus meiner Sicht ist das Besondere beim Mossad, dass es sich um den Dienst eines Staates handelt, der sich seit Jahrzehnten in einem Belagerungszustand sieht. Jedem Israeli ist klar, wir brauchen den Mossad ebenso wie die Armee, um unsere Existenz zu verteidigen. Israelis sehen den ehemaligen NSA-Mitarbeiter Edward Snowden deshalb auch nicht als Whistleblower, sondern als Verräter. Für sie ist das gar keine Frage. Weitergehende Urteile sind aber schwierig. Zur Geschichte des Mossad gibt es bisher keine Quellenedition. Über den chinesischen Geheimdienst ist kaum etwas bekannt. Es gibt zudem kaum chinesische Überläufer. Liegt das an der hohen patriotischen Motivation der Agenten? Die kulturelle Dissonanz zwischen Chinesen auf der einen und Amerikanern und Europäern auf der anderen Seite ist sehr groß. Unter diesen Voraussetzungen ist es leichter, die Leute zusammenzuhalten. Ähnlich war es beim japanischen Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg. Da gab es auch keine Überläufer. Erfüllen insgesamt Geheimdienste ihren Zweck? beschaffen sie politisches und militärisches Wissen, das politische Entscheidungen verbessert? Kein Geheimdienst der Welt kann vorhersagen, wann ein Diktator gestürzt wird. Dass der damalige BND-Präsident Gerhard Schindler im August 2012 in einem Interview sagte, bei Bashar al-Assad habe die Endphase des Regimes begonnen, war ein Fehler. Aber im Kalten Krieg waren die Berichte des BND durchaus nützlich. Sie halfen, das Potenzial des Gegners einzuschätzen. Und das trug dazu bei, Entscheidungen rational zu treffen und sich nicht durch Ängste treiben zu lassen. Auch heute sind die Mitarbeiter des BND sehr kompetent, etwa jene, die sich mit großer Sachkenntnis mit Afghanistan befassen. Ich weiß, dass die Kanzlerin sehr aufmerksam BND-Berichte liest, etwa über den Konflikt in der Ukraine. Sie arbeitet sich mit Hilfe dieser Berichte detailgenau in Themen ein, bevor sie wieder mit Wladimir Putin verhandelt. Künftige Historiker werden einmal die Akten auswerten und womöglich überrascht sein, wie viel der BND zur Ukraine-Krise geliefert hat. Wie lassen sich Geheimdienste in Demokratien politisch kontrollieren? Ist das überhaupt möglich? Die ältesten Demokratien in Europa, Großbritannien und Frankreich, haben damit sehr viel Erfahrung. Es gibt bei uns eine sehr deutsche Debatte, geboren aus den Erfahrungen mit Gestapo und Stasi. Geheimdienste als etwas mit der Demokratie nur schwer Vereinbares zu sehen. Aber die Frage ist doch immer, wie definiert die Politik nationales Interesse und was gestattet sie einem Geheimdienst? Hat er etwa eine Lizenz zum Töten? Wir brauchen Nachrichtendienste und die müssen vom Parlament kontrolliert sein. Aber diejenigen, die kontrollieren, müssen etwas von Geheimdiensten verstehen. Das ist ein Problem. Ich bezweifle sehr, ob diejenigen Abgeordneten im Bundestag, die dem Kontrollgremium für die Dienste angehören, über ausreichende Expertise verfügen. Da müssen wir professioneller werden. Es wäre wünschenswert, dass ehemalige Geheimdienstmitarbeiter in die Politik gingen. Herr Professor Neitzel, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Ganja Bro, welcome to West End, Barcelona. We're listening live to the only, the best, 91.4 FM, Contraband, Niemandsland. Say your respects and listen out with your ears. Be humble, be safe. Let's bring it. Etwas Großes, ohne Geld zu kalkulieren. Was dadurch noch schöner wurde, dass du dich dafür nicht interessierst. Du sagst, alle wollen in den Himmel, alle wollen wie Könige agieren. Doch keiner will am Ende sterben und keiner will regieren. Und so soll es. Kein Ende und gib mir alles, was es gibt. Und den Rest werde ich mir nehmen. Wir werden trauern in einer wortlosen Welt. Wir werden pur und simpel lachen. Wir werden schwimmen im Geld. Und so soll es sein, so war's ja da. Und so soll es sein, so war's ja da. Kino im Niemandsland. Am vergangenen 25. November war der internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Und da lief der Film Women Talking, die Aussprache. Den werde ich in dieser Folge Kino im Niemandsland besprechen. Women Talking. Hablan ellas auf Spanisch. Ich habe ihn also auf Spanisch gesehen. Auf Deutsch könnte man das etwa mit Frauen sprechen übersetzen. Der offizielle Titel ist Die Aussprache. Es ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Sarah Polley aus dem Jahr 2022. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Miriam Toews. Ebenfalls auf Deutsch Die Aussprache. Und es wird das Drama von einem geheimen Treffen verschiedener Frauen erzählt, die in einer abgeschiedenen Gemeinschaft leben, die sexuelle Übergriffe durch männliche Gemeindemitglieder anprangern. Die fiktionale Geschichte basiert auf realen Ereignissen einer mennonitischen Kolonie in Bolivien. Why does love, the absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence? Wie kann Liebe, das Fehlen von Liebe, das Ende von Liebe, das Sehnen nach Liebe, zu so viel Gewalt führen? ¿Por qué el amor, la ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor, genera tanta violencia? Der Film Women Talking, auf Deutsch Die Aussprache, auf Spanisch Hablan Ellas, ist in der Originalsprache Englisch erschienen, 2022. Er hat eine Länge von 104 Minuten und, wie gesagt, Regie führt Sarah Polley. Ist es wirklich passierte? War es nur eine Frage der Zeit? Wenn man zurückblickte, konnte man den Brotkrumen auf dem Pfad folgen, der zur Gewalt führte. Die Besetzung ist auch sehr interessant. Da ist Rooney Mara als Ona, Claire Foy als Salome, Jesse Buckley als Marriage, Frances McDormand als Scarface Jens, Judith Evey als Agatha und viele, viele, viele andere mehr. Wenn wir zurückblickten, konnten wir sehen, dass sie schon überall lauerte. Es ist Teil unseres Glaubens zu vergeben. Sollten wir den Männern nicht vergeben, müssten wir die Kolonie verlassen. Ein paar Worte zur Handlung. Eine Gruppe von Frauen aus einer mennonitischen Gemeinschaft trifft sich auf einem Heuboden. Sie kämpfen darum, ihren Glauben mit jahrelang angehenden brutalen Vergewaltigungen, während sie mit Betäubungsmitteln für Kühe durch männliche Gemeindemitglieder betäubt wurden, in Einklang zu bringen. In Abwesenheit der Männer erwägen die erschütterten Frauen drei Möglichkeiten: entweder nichts zu tun oder zu bleiben und gegen das Verbrechen anzukämpfen oder die Kolonie zu verlassen. Einige Frauen befürchten, dass jeder Akt des Widerstandes ihren Eintritt in den Himmel gefährden könnte. Wieder andere sind fest davon überzeugt, ohne Männer und Söhne nicht überleben zu können. Einige Frauen sind jedoch bereit dazu, alle Maßnahmen zu ergreifen, um dem Terror ihres häuslichen Lebens zu entkommen. Sie bestehen darauf, dass die Wahrheit stärker sei als die auferlegten Regeln der Gemeinschaft. Die Geschichte endet in einem triumphalen, äußerst erfreulichen Abschluss. Das ist ein Zitat aus einer Kritik. Niemand will auf die Vernunft hören. Wir wissen, dass wir uns die Angriffe nicht eingebildet haben. Wir wissen, man hat uns verletzt und uns Angst gemacht. Auf Unbekanntes zu hoffen ist gut. Es ist besser als Hass auf das Vertraute. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. Ein paar Worte zur literarischen Vorlage. Wie gesagt, der Stoff basiert auf dem Roman Women Talking von Miriam Toews aus dem Jahr 2018. Der Bestseller wurde unter anderem von der New York Times Book Report, NPR, Org, Washington Post und Slate sowie Publishers Weekly als bestes Buch des Jahres gepriesen. Die Aussprache ist der vierte Langfilm der kanadischen Schauspielerin und Regisseurin Sarah Polley, die auch das Drehbuch verfasste. Für sie ist es die erste Regiearbeit seit dem Dokumentarfilm Stories We Tell von 2012. Mitte der 2010er Jahre war Polley von einem Feuerlöscher am Kopf getroffen worden, der über einer Fundkiste in ihrem örtlichen Gemeindezentrum hing. Die leichte Gehirnerschütterung, die sie dabei erlitt, sorgte für anhaltende Konzentrationsstörungen bei der dreifachen Mutter. Polly war in der Folge gezwungen, das vorherige Filmprojekt Little Women nach dem gleichnamigen Buch von Louise May Alcott an ihre Kollegin Greta Gerwig abzugeben. Im Dezember 2020 wurde bekannt, dass Polly den Film mit Frances McDormand in einer der Hauptrollen vorbereitete. McDormand sicherte sich die Rechte an einer Verfilmung von Towies Roman und schlug das Projekt ursprünglich Brad Pitts Filmproduktionsgesellschaft Plan B vor. Später entschied sie sich, den Film auch mit ihrer eigenen Produktionsfirma Hearsay zu unterstützen. In selbiger Position war McDormand bei Chloe Zhao's preisgekröntem Spielfilm Nomadland von 2020 erfolgreich. Brad Pitt trat später bei die Aussprache als Executive Producer in Erscheinung. It was all waiting to happen, before it happened. You could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence. Ein paar Worte noch zur Rezeption und Veröffentlichung. Noch vor Bekanntgabe eines Kinostarts wurde die Aussprache von britischen und amerikanischen Branchendiensten zu den möglichen Höhepunkten des Kinojahres 2022 gezählt und als einer der Mitfavoriten für die Oscarverleihung 2023 gehandelt. Auch wurde Polleys Regiearbeit als möglicher Beitrag für die internationalen Filmfestspiele von Venedig und Toronto im September 2022 ins Spiel gebracht. Was die Kritik anbelangt, so kann ich diesen Film nur als absolut sehenswert, als ein Muss beschreiben. Es ist aber nicht einfach, sich dieser Welt, dieser inneren Welt, wie Frauen Gewalt erleben, auszusetzen. Doch hoffe ich, ein heilsamer Schock auch für die Männer. Die Fachkritik ist absolut positiv. Von den bei Rotten Tomatoes nach der Premiere aufgeführten mehr als ein halbes Dutzend Kritiken sind alle positiv. Auf der Website Metacritic erhielt die Aussprache eine Bewertung von 90% Zuspruch, basierend auf beinahe der gleichen Anzahl ausgewerteter englischsprachiger Kritiken. Dies entspricht einhelligem Beifall, Universal Acclaim. When we looked back, it had been everywhere. It is a part of our faith to forgive. We will be forced to leave the colonies if we do not forgive these men. None of you will listen to reason. We know that we've not imagined these attacks. Die Aussprache, ein Film, der niemanden gleichgültig lassen kann. Besonders vor dem Hintergrund des jüngsten Vergewaltigungsskandals in Frankreich, wo ein Herr Pellicot seine Frau Giselle jahrelang betäubt und an über 50 Männer zum Vergewaltigen freigegeben hat. Es ist eine dermaßen abstoßende Geschichte, dass man sich wirklich schämt, zu dieser Spezies zu gehören. Die Hölle, die Frauen durchleben, auf diese Art sichtbar zu machen und aus der Perspektive, zum Teil auch der reduzierten und manipulierten Perspektive von bäuerlichen Frauen, die zum großen Teil auch Analphabetinnen sind, zu zeigen, ist wirklich eine große Leistung. Großes Kino, ein großes Projekt und damit beschließe ich die Filmkritik hier im Niemandsland. Ansehen, der Film Die Aussprache, Women Talking, Hablan Ellas, 104 Minuten, Drehbuch und Regie Sarah Polley, unbedingt ansehen. Meine Damen und Herren, Niemandsland verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und schöne Woche und bleiben Sie stark, gesund und friedliebend. Yo, agur, tschüss. Auf dem Schulhof steht ein Mann, einer, der sich immer aufs Neue verwirren kann, einer, der sich vor Schmerzen krümmt, einer, der mich auf die Arme nimmt. Hinter den Jungs auf dem Schulhof steht ein Mann, wenn die nicht mit mir spielen, dann weiß er Rat. Er sagt dann zu mir: Sobald ich den Fuß aufsetze, mach ich eine Spur. Wenn ich meinesgleichen verpetze, ist's meine Natur. Lehn ich mich an, dann schmelze ich. Doch tu ich es nicht, dann strauchle ich. Sobald ich den Fuß aufsetze, mach ich eine Spur. Dieser Garten ist zwar groß, doch nicht unendlich. Und eure Ideologien sind so wendig. Wir brauchen uns wahrscheinlich allesamt ganz heimlich. Und ich wünsche mir Frieden, obwohl ich's nicht darf. Und nicht vergessen, Sozialismus heißt teilen, besonders die Milliardenvermögen einiger weniger superreicher Individuen auf diesem Planeten. In diesem Sinne, Sozialismus ist gut. Chor der Staatsoper Peking.